Sprachgestaltung. Kognition und Mnemonik. Eine mnemonische Übung ist für Schneider dank einer Lesung seiner bereits aufgeschriebenen Dinge im Alltag möglich. Diese wirkt sich nahezu immer auch auf seine Befähigung zur Gestaltung eigener Werke aus. Eine damit verbundene Kognition nimmt er an sich selbst wahr. Dieser Karteikasten mit seiner kleinen Kopfseite, Art Trash, keine Revolte, dient ihm dazu, seine Fertigkeiten in der deutschen Sprache etwas zu schulen. Hieran arbeitet er intensiv. Seine ausgeprägte Neigung zum Lesen von Büchern und anderen Texten hat er so vormals etwas kanalisieren können. Jetzt befasst er sich vornehmlich mit eigenen Dingen und stellt diese auch dar. Seiner Lebenssituation entsprechend ist das für ihn zu einem guten Weg geworden. Es unterstützt ihn bei seiner Bemühung als Künstler um die eigene Sache. Das von ihm bereits geschaffene malerische Werk zeigt einiges von seiner Gedanken- und Ideenwelt auf. Es bedarf jetzt freilich einer regelrechten Aufarbeitung dieses Werkes. Merkfähigkeit und Auffassungsgabe des Autors sollen daran geschult werden, diese Dinge für eine Leserschaft richtig darzustellen. Schneider hat sich in den letzten Jahren zusehends auf seine eigenen Belange fokussiert. Sein persönliches Umfeld hat manchen Fortschritt seinerseits bereits anerkannt und zurückgemeldet. Von manchem Freund wird er wirklich jetzt schon so angesehen, dass er als Künstler Bestand vor diesem behält. Was Schneider bei Werke für geistliche Welten an sich selbst freigesetzt hat, das bedarf nun einer eigentlichen Wiedergabe, um einmal erhalten werden zu können. Da viele seiner Werke bereits vor etlichen Jahren fertiggestellt worden sind, sind auch jene damit verbundenen Erfahrungen zuletzt nicht mehr ganz so präsent bei Schneider gewesen? Um deren Gehalt dennoch beschreiben zu können, bedarf es einer eigentlichen Annäherung an diese Werke. Nach und nach bereitet er das Seinige darum auf und kommt so auch dazu, solche Dinge hier auf eine für ihn gültige Weise in die bestehenden Texte einzubinden. Aber auch jene damit einhergehende Schulung seiner Ausdrucksfähigkeit hat etwas für ihn möglich gemacht. Es ist nicht alleine nur so bei ihm gekommen, dass sich mancher Gedankenkreis wiederum geschlossen hat. Manches davon hat da endlich auch entsprechend seiner wirklichen Form dargestellt werden können. Somit kann Schneider es sagen, dass seine Kenntnisse zu diesen Dingen etwas zugenommen haben. Er versucht es, die eigenen Schriften nun so aufzubereiten, dass er diese für eigene mnemonische Übungen verwenden kann. Das Kapital und der Boden, dank welchem er seine heutigen Werke schöpfen kann, bestehen gerade auch dank der bereits zu früheren Zeiten seines Lebens geschaffenen Dinge in einer gewissen Fülle. Es sind in der Hauptsache solche Sachen wie Bilder, Musikalien und einfache Niederschriften, welche er aufbewahrt hat und nun sichten kann. Das alles zu einem einzigen multimedialen Buch zu bündeln entspricht seiner Intention. Bei der Aufbereitung dieser Dinge hat er ziemlich viel Freude. Freilich vertraut er dabei auch auf eine Beständigkeit des Internets mit seiner Fähigkeit zur dauerhaften Darstellung solcher Inhalte. Je beständiger diese Dinge erscheinen, desto lohnenswerter kommt ihm diese Aufbereitung vor. Das eigene Werk dient dabei für Schneider zur Erfüllung seines Traumes, als Kunstscharfender vor anderen Menschen zu bestehen. Er möchte seine Arbeit auf sichere Beine stellen. Darum führt er seine Sachverhalte zunehmend in einer Weise aus, welche konventional ist. Es würde ihm nicht genügen, eigentliche Spinnereien bei Werke durchzuführen. Auch möchte er nicht von anderen als Spinner betrachtet werden. Er möchte viel mehr als das von seiner eigenen Arbeit etwas haben. Vielfach ist er deshalb darum bemüht, diese Sachen zu bereinigen und zu berichtigen. Was er einmal aufgeschrieben hat, das prüft er wieder und wieder in einer eingehenden Weise, auf dass es endlich im Gesamten stimmig zueinander passend sein wird.